Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansage nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56, 60 richtig oder falsch sind. Nummer 56. Liebe Fluggäste, willkommen am Flughafen Wien. Für alle, die noch ein besonderes Mitbringsel suchen, haben wir einen Tipp. Im Bereich Check-in 2 befindet sich ein Geschäft mit österreichischen Spezialitäten. Dort finden Sie leckere Mozartkugeln, handgemachte Schokolade, würzigen Bergkäse und sogar traditionellen Zirbenschnaps. Das Geschäft hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet und bietet auch Geschenkverpackungen für Reisende an. Besonders beliebt ist der kleine Präsentkorb mit regionalen Produkten, den Sie direkt mit ins Flugzeug nehmen können. Ein perfektes Souvenir, um Freunden und Familie ein Stück Österreich mitzubringen. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich garantiert. Nummer 57. Hier eine wichtige Information für alle, die sich für unsere Sommerakademie interessieren. Teilnehmen können alle, die sich für Sprache und Kultur begeistern. Besonders willkommen sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, kurz gesagt jeder, der Lust am Lernen hat. Auch absolute Anfänger sind eingeladen, ihre ersten Schritte zu machen. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass nicht nur Profis oder Lehrkräfte unterrichten, sondern vor allem erfahrene Dozenten, die pädagogisch geschult sind. Sie als Teilnehmer haben natürlich keinen Auftrag, selbst zu unterrichten, sondern können ganz entspannt Kurse besuchen, Neues lernen, Kontakte knüpfen und gemeinsam Spaß haben. Anmeldung ist ab sofort möglich, Plätze sind jedoch begrenzt. Nummer 58. Guten Abend und willkommen auf der diesjährigen Messe in Hannover. Besucher können nicht nur Bestellungen aufgeben, sondern auch die neuesten Produkte direkt ausprobieren. Viele Firmen präsentieren Innovationen, die erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Sie haben die Gelegenheit, an den Ständen Fragen zu stellen, Geräte zu testen und sogar kleine Proben mit nach Hause zu nehmen. Besonders die Technikhalle ist ein Highlight. Dort stellen Start-ups kreative Lösungen für den Alltag vor. Außerdem finden jede Stunde Vorträge und Live-Demonstrationen statt. Wer sich also umfassend informieren möchte, ist hier genau richtig. Tickets gibt es online oder direkt vor Ort an den Eingängen. Nummer 59. Grüß. Eine aktuelle Mitteilung aus dem Bildungsministerium. Ab dem kommenden Wintersemester fallen für Studierende keine zusätzlichen Studiengebühren an. Im Gegenteil. Das Land fördert die Hochschulen mit einem neuen Finanzierungsmodell, das die Chancengleichheit stärken soll. Damit können alle weiterhin kostenfrei studieren, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Zusätzlich wird ein neues Stipendienprogramm eingeführt, das besonders leistungsstarken Studierenden weitere Unterstützung bietet. Das Ministerium betont, dass Bildung in Österreich weiterhin als öffentliches Gut betrachtet wird und jeder Zugang dazu haben muss. Studierende können also beruhigt sein. Weder für Bachelor- noch für Masterstudiengänge sind neue Gebühren vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite. Nummer 60. Liebe Zuhörer, ein besonderer Moment steht bevor. Heute Abend um 18 Uhr eröffnet der Bürgermeister offiziell das traditionelle Stadtfest. Auf der großen Bühne am Marktplatz hält er eine feierliche Ansprache, begleitet von Musik des Blasorchesters. Danach erwartet die Besucher ein buntes Programm. Tanzgruppen, regionale Chöre und kulinarische Stände mit Spezialitäten aus der Region. Besonders für Familien gibt es viele Attraktionen, von Karussells bis zu Mitmach-Workshops für Kinder. Das Fest dauert bis Sonntagabend und endet mit einem großen Feuerwerk. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mitzufeiern. Kommen Sie vorbei, genießen Sie die Atmosphäre und lassen Sie sich überraschen. Ende des dritten Teils.